Es war ganz okay, als ich dich traf, gestern Abend nach dem Konzert. Doch nach einer Stunde war mir schon klar, dass du nur auf deine enge Lederhose und deinen eigenen Arsch abfährst. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Was soll ich denn machen? Das, was du mir erzählst, kenn ich doch von anderen schon. Und weil jeder für sich doch der Schönste und Beste ist, brauch ich nicht immer wieder zuhören, was du für tolle Joints rollst. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht wie du denkst. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Lass mich in Ruhe.